Abfahrstunde, yippie, yippie, yay. Abfahrstunde, yippie, yippie, yay. Ja, dort lerne ich das Fahren, aber auch dessen Gefahren. Abfahrstunde, yippie, yippie, yay. Ich steig das erste Mal ins Fahrschulauto rein, stell mir den Sitz und dann die ganzen Spiegel ein. Der Lehrer zeigt mir die Pedale und die Schaltung ab. Jetzt fahre ich ein Auto, ui, was für ein Spaß. Doch bevor ich losfahre, schaue ich mich erst um. Vielleicht läuft da hinter mir noch einer rum. Kommt ein Fahrrad von der Seite, suchen Passanten das Weite. Wenn ich Platz hab, geht die Fahrt dann los. Ich wollte losfahren, hab den Motor abgesoffen oder den ersten Gang noch nicht richtig getroffen. Im dritten fällt das Anfahren schwer, drum empfehle ich dir sehr, nimm doch den ersten, das hilft in dem Fall mehr. Ich hab den Parkplatz verlassen und fahr dann erst einmal ein paar Meter eine Straße lang. An einer Ampel muss ich halten, wieder in den ersten schalten und bei grün geht die Fahrt schon wieder los. Mein Fahrlehrer lotst mich in eine 30er-Zone. Hier zu blitzen würde es sich für den Start lohnen. Dort muss ich rückwärts einparken, neben einem Gemüsegarten. Schau nach hinten, da könnte einer sein. Dann muss ich wieder aus der Parklücke raus. Man sollte blinken, sonst wäre die Prüfung aus. Das wäre eine Enttäuschung oder kommt ja eine Kreuzung. Was zu tun ist, habe ich schon gelernt. Um die Ecke steht plötzlich ein Polizist. Ich fahr langsam und schau erst einmal, was ist. Seh ich Brust oder den Rücken, muss ich auf die Bremse drücken. Von der Seite fahr ich weiter ganz gewohnt. Irgendwann kommen dann die Sonderfahrten. Da geht's im Dunkeln auch über die Landstraßen. Und auch auf der Autobahn sollte man dann auch mal fahren. Ab jetzt ist der Führerschein mir schon sehr nah. Die Theorieprüfung habe ich mit links gemacht. Nun geht es bald mit einem Prüfer hinten ab. Davor heißt noch einmal trainieren und den Ölstand kontrollieren. Man weiß ja nie, was der Prüfer fragt. Der große Tag meiner Prüfung steht nun an. Heute zeigt sie, ob ich Auto fahren kann. Nach langer Dreiviertelstunde erhalte ich die frohe Kunde. Hab bestanden, yippie, yippie, yay. Hab bestanden, yippie, yippie, yay. Hab bestanden, yippie, yippie, yay. Yippie, ja, ja, yippie, yippie, ja, ja. Yippie, yippie, ja, ja, yippie, yippie, yay.